Der Generalsekretär der Demokratischen Partei Äquatorial Guineas, Jeronimo Osaosa Igoro, richtete jüngst ein Glückwunschtelegramm an Marschall Kim Jong-un. Er schrieb, alle Parteimitglieder der Demokratischen Partei Äquatorial Guineas und ihre Anhänger seien sehr froh darüber, zum 15. April, 105. Geburtstag des Präsidenten Kim Il-sung, dem größten Festtag der koreanischen Nation, im Namen des Herrn Obiang Nugema Mubasogo, des Gründers und Vorsitzenden der Demokratischen Partei Äquatorial Guineas, dem Herrn Kim Jong-un, der Partei der Arbeit Koreas und dem gesamten koreanischen Volk herzlich gratulieren zu dürfen. Dann wünschte er, dass das koreanische Volk den bedeutsamen Geburtstag von Kim Il-sung feierlich begeht.